1. Im zweiten Regierungsjahr von Joes, dem Sohn Joachas und König von Israel, bestiege Masja, der Sohn des Joes und König von Judah, den Thron. 2. Amasja war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regiert 29 Jahre in Jerusalem, sein Mutter heißt Jodin und stammte aus Jerusalem. 3. Atat, was dem Herrn Jephiel, jedoch nicht vollständig wie sein Vorfahr David, sondern verhielt sich in allem wie sein Vater Joes. 4. Die Hohen Heiligtümer blieben allerdings bestehen, so dass das Volk weiterhin dort abfährt und Raucherwerk darbracht. 5. Nachdem sein königliche Herrschaft gefestigt hat, ließ die Diener hinrichten, die seinen Vater, den König, ermordet hatten. 6. Die Kinder der Morde ließ jedoch nicht toten, die dies dem Gebot des Herrn entsprach, das im Gesetz des Mose verzeichnet ist, Vater sollen nicht wegen ihrer Kinder und Kinder nicht wegen ihrer Vater sterben, sondern jeder soll für sein eigenes Vergehen zur Rechenschaft gesogen werden. 7. Amasja besiegt zentausende Domiter im Saustal und erobert die Stadt Saler, die Joktil nannte, einen Namen, den Siebis Hut tragt. 8. Zu dieser Zeit sandte Amasja Boten zu Joes, dem Sohn Joachas und Enkel Jehes, dem König von Israel, mit der Aufforderung, komm, lass uns im Kampf gegen einander antreten, 9. König Joes von Israel ließ Amasja, dem König von Juda, daraufhin folgen Botschaft übermitteln, ein Distel auf dem Libanon Sansa Zedder auf dem Libanon und Sprach, gib den Tochter meinem Sohn zur Frau. Doch dann lief ein Wildtier vom Libanon über die Distel und zertrat sie. 10. Weil du die Edomiter erfolgreich besietest, verleitet dich nun den Hochmut. Genius deinen Ruhmen bleibe zu Hause. Warum willst du Unglück heraufbeschworen, das dich und Juda mit dir zu Fall bringt, 11. Amasja wollte jedoch nicht horen. Daraufhin zog König Joes von Israel aus, und sie traten gemeinsam mit Amasja, dem König von Juda, bei Betschemes im Gebiet Judas gegen einanderen. 12. Die Juda wurden von den Israeliten besiegt, so dass Jeda in sein Heimat floh. 13. König Joes von Israel nahm Amasja, den König von Juda, den Sohn Joes und Enkel Ahasjas, bei Betschemes gefangen und bracht in nach Jerusalem. Dort riss ein Brech in die Mauer Jerusalems von etwa 400 Ellen Lange, vom Ephraim Tor bis zum Ektor. 14. Er nahm als Gold und Silber soe el Gerät aus dem Tempel des Herrn und den Schatzkammern des Königspalasts mit, dazu Geiseln, und kehrte anschließend nach Samaria zurück. 15. Die übrigen Taten des Joes, sein Erfolg und sein militärischen Leistungen, einschließlich seines Kriegs gegen Amasja, den König von Juda, sind im Buch der Geschichte der Könige von Israel verzeichnet. 16. Joes starb und wurde in Samaria bei den Königen von Israel begraben, sein Sohn Jerubim wurde und sein Estelle König. 17. Amasja, der Sohn des Joes und König von Juda, lebte nach dem Tod von Joes, dem Sohn Joachas und König von Israel, noch 15 Jahre. 18. Die übrigen Taten Amasjas sind im Buch der Geschichte der Könige von Juda aufgezeichnet. 19. In Jerusalem wurde ein Verschworen gegen ihn angesettelt, woraufhin er nach Lachish floh, doch man sandte ihn nach Lachish und ließ ihn dort ermorden. 20. Anschließend wurde auf einem Wagen nach Jerusalem gebracht und dort bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. 21. Daraufhin nahm das gesamte Volk von Juda Asaja, der erst 16 Jahre alt war, und machte ihn anstelle seines Vaters Amasja zum König. 22. Dieser befestigte Latin brachte es wieder unter die Kontrolle Judas, nachdem der König bei seinen Vorfahren begraben worden war. 23. Im 15. Regierungsjahr von Amasja, dem Sohn des Joes und König von Juda, wurde Jerubim, der Sohn des Joes und König von Israel, in Samaria König und regiert ein unwesig Jahr. 24. Atat, was dem Herrn missfiel, und which nicht von den Sunden Jerubims, des Sohns Nebats, ab, durch die Dieser Israel zur Sunde werfet hat. 25. O erobert das Israelitisch Gebiet. Zurach, von der Gegend hameth bis zum Meer der Steppe, Jemes dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er durch seinen Diener, den Propheten Jonah, den Sohn Amittais aus Gath Hepher, gesprochen hat. 26. Denn der Herr hat das Betriellend Israels wahrgenommen, so wohl die Schwachen als auch die Starken waren betroffen und es gab keinen Helfer für Israel. 27. Die der Herr nicht angekündigt hat, den Namen Israels unter dem Himmel ausgeloschen, hafe ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joes. 28. Die übrigen Taten Jerobeams, als, was er Volbracht, sein militärischen Erfolg, wie Krieg führte und die einstigen judäischen Anteilen Damaskus und Hamath für Israels Urakarobert, sind im Buch der Jeskitsch der Koniger von Israel verzeichnet. 29. Jerobeam starb und wurde in Samaria bei den Königen von Israel begraben, sein Sohn Sacharja wurde und sein Estelle König.